Nacht in London Town. Der Nebel kommt, mit ihm das Grauen. Und im Nebel steht eine Gestalt. Sie sieht finster aus in der Dunkelheit. Mit kalten Augen, bleichem Gesicht. Schleicht er durch die Nacht, glaub, sie kriegt dich nicht. Er ist überall, denn er ist das Grauen. Schon vor 100 Jahren kennte er nur Frauen. Dreh dich jetzt nie wieder um. Der Jack the Ripper geht wieder um. Dreh dich jetzt nie wieder um, denn Jack the Ripper geht wieder um. Er wandert durch die Straßen mit dem Messer in der Hand. Seine Opfer sehen ihn nie in den Schatten an der Wand. Er steigt durch dichten Nebel, das Töten ihn verzieht. Er dient nur dem Engel, der in die Hölle fiel. Dreh dich jetzt nie wieder um, denn Jack the Ripper geht wieder um. Dreh dich jetzt nie wieder um, denn Jack the Ripper geht wieder um. Er war schon lange tot, doch er kam zurück. Sein krankes, totes Hirn ist immer noch verrückt. Und wenn er dich hat, dann ist es vorbei. Er schlitzt dich auf, nimm mal das macht ihn geil. Dreh dich jetzt nie wieder um, denn Jack the Ripper geht wieder um. Dreh dich jetzt nie wieder um, denn Jack the Ripper geht wieder um. Steht er auf, dann nimmt das Grauen seinen Lauf. Er ist besessen, er ist verrückt. Nur die Kraft der Hölle brachte ihn zurück. Er ist das Böse, er ist ein Tier. In seinen Augen steht die Gier. Und wird dein Herz vor Angst vergehen, wird Jack the Ripper im Nebel stehen. Dreh dich jetzt nie wieder um, denn Jack the Ripper geht wieder um. Dreh dich jetzt nie wieder um, denn Jack the Ripper geht wieder um. Es ist Mitternacht in London Town, der Nebel kommt, mit ihm das Grauen. Und im Nebel steht eine Gestalt, sie sieht finster aus in der Dunkelheit. Mit kalten Augen, bleichem Gesicht, schleicht er durch die Nacht, glaub sie kriegt dich nicht. Er ist überall, denn er ist das Grauen, schon vor 100 Jahren killte er nur Frauen. Dreh dich jetzt nie wieder um, denn Jack the Ripper geht wieder um. Dreh dich jetzt nie wieder um, denn Jack the Ripper geht wieder um. Denn Jack the Ripper geht wieder um. Dreh dich jetzt nie wieder um, denn Jack the Ripper geht wieder um. Dreh dich jetzt nie wieder um, denn Jack the Ripper geht wieder um. Dreh dich jetzt nie wieder um, denn Jack the Ripper geht wieder um. Dreh dich jetzt nie wieder um, denn Jack the Ripper geht wieder um. Dreh dich jetzt nie wieder um, denn Jack the Ripper geht wieder um.